geschieden sein. Lebe wohl, du kleine Monika, trocknet dir die Äugelein. Valerie, Valera, Valera, Valera, Valera, wenn ich wiederkomm, wirst du mein. Lebe wohl, du kleine Monika, bald bin ich wieder da. Valerie, Valerie, Valerie.